So, also das ist eine Publikation, die hier vorliegt, vom Schmetterling Verlag, Situationistische Revolutionstheorie, in zwei Bänden. Das ist uns etwas über den Kopf gewachsen, das in einen Band zu pressen, die Situationistische Revolutionstheorie. Wir haben das schnell gemerkt, dass das ein ganzes System ist, das sich da entfaltet, wenn man das darstellen möchte. Und daraufhin haben wir uns dann entschlossen, einen zweiten Band, der würde dann im Januar etwa folgen, zu machen, wo der riesige Anmerkungsapparat, der jetzt schon auf der Website von Theorie.org zur Verfügung steht, muss man also nicht unbedingt den zweiten Band kaufen, um die Anmerkungen dazu gleich mit zu benutzen, sowie weitere Arbeitsmittel wie ein Glossar, die Extended große Literaturliste und Zeittafel, die Situationisten in ihrer Zeit und weitere Zutaten sozusagen in diesen zweiten Band gepackt werden. Und da der erste Band, der hier vorliegt jetzt, einen Charakter als quasi ein Handbuch annimmt, warum, werde ich gleich zu erklären versuchen, dass so ein Handbuchcharakter oder Manualcharakter annimmt. Da haben wir es in so einer Entwendung der einer klassischen griechischen, stoischen, philosophischen Terminologie einfach Enchiridion genannt. Das ist quasi eine Ausdrucksweise für sowas wie eine Waffe oder ein Dolch oder ein Handbuch als Manual für flüchtige, schnelle Leserinnen. Diesen Charakter hat dieser erste Band inzwischen bekommen, in dem die Situationistische Internationale in ihrer Zeit dargestellt wird und in ihrem kategorialen Zusammenhang, das heißt die Theorie wird dargestellt, aber geerdet quasi in der Zeit der Revolutionen seit Marx bis in die Zeit der SI hinein, das heißt hauptsächlich in den Mai 1968 in Frankreich, über den zu sprechen sein wird, in dem die SI quasi, ich sage es mal pathetisch, schwülstig ihre Erfüllung gefunden hat. So hat sie das selbst gesehen, was sie das Stück Praxis geleistet hat durch ihre Theoriebildung 10 Jahre lang und sich dann allmählich auflösen konnte in die Bewegungen, die weitergingen, so ihr Selbstbild, über das auch kritisch zu sprechen sein wird. All das ist im ersten Band dargestellt, so knapp wie es ging. Im zweiten Band sind dann begriffliche, über die Anmerkungen hinaus, die selbst so ein Begriffskompendium darstellen und wie gesagt andere Arbeitsmittel zusammengebündelt, sodass das auch den Charakter eines kleinen Werkzeugkastens, auch im Foucault'schen Sinne kann man das ruhig so verstehen, hat. Auch beides ist erklärt, was Enchiridion, Handbuch, und was Organon, kleines Organon nennen wir es, wie Brecht das Organ von Aristoteles anti-aristotelisch entwendet hat und das kleines Organon fürs Theater nannte, so nennen wir diesen zweiten Band dann auch einfach etwas pathetisch kleines Organon. So hat man da eine Art siamesische Zwillinge zur Hand, wo man also versuchen kann, die SI zu entdecken, denn es stellt sich raus, dass etwa jetzt beim 10. Todestag von Guy Debord, der bekannteste der Situationisten, der ziemlich genau vor zehn Jahren, am 30. November 1994, sich das Leben nahm und damit eine erneute Rezeptionswelle ausgelöst hat, dass trotz dieser Rezeptionswelle, die zum ersten Mal auf ziemlich breiter Front editorisch in der Bundesrepublik Deutschland dann auch endlich stattfand, doch dazu geführt hat, dass mehr Verwirrung und Konfusion als Klarheit über das, was die Situationisten waren, als Menschen, als Organisation und als, wie sie sich nannten, Theoretikerinnen und Experimentatorinnengruppe, was sie dann tatsächlich repräsentiert haben. Repräsentiert ist bereits schon ein Lapsus. Sie hätten sich nie, die Situationisten hätten sich niemals als Repräsentanten von irgendwem bezeichnen lassen. Sie lehnten die Repräsentation, die politische oder sonst welche organisatorische Repräsentation von irgendwelchen subversiven oder revolutionären Menschen, Leuten oder Klassen strikt ab und begründeten dies auch. Und vor allem lehnten sie es ab, und da fängt es schon an, das Missverständnis, sich als Situationismus betiteln zu lassen. Wenn die Zeit jetzt nicht so furchtbar knapp wäre, dann würde ich mindestens 3 oder 4 Selbsterklärungen der Situationisten hier zitieren, wo sie strikt verbieten, dass von Situationismus in ihrem Zusammenhang die Rede ist, weil ein Situationismus, das wäre ein Ismus, ja, und ein Ismus ist, so wie Marx gesagt hat, ich für meinen Teil bin jedenfalls kein Marxist, bei mir gibt es keinen Marxismus, sondern gibt es eine offene Theoriebildung, so haben die Situationisten sich ebenfalls als Leute verstanden, die es gerade darauf anlegen, jeden Ismus, jede Doktrin ab der marxischen wissenschaftlichen Anstrengung einer Revolutionstheorie, da jede Geschlossenheit, jedes Dogma kaputt zu machen.